Du lebst dein Leben hemmungslos und frei und meinst, Gott geht an dir schon nicht vorbei. Doch du hast dich verschrieben, dir selbst und deinen Trieben. Freund, frag dich jetzt, wie Gott dein Leben sieht. Nur Gnade kann dich befreien und nicht deine guten Werke. Erlösung ist in Jesus allein. Durch Gnade sollst du selig sein. Du hast im Leben Großes schon getan und viele sehen dich so neidvoll an. Doch du bist eingeschlossen im Käfig deiner Sünden, der sich von innen niemals öffnen lässt. Nur Gnade kann dich befreien und nicht deine guten Werke. Erlösung ist in Jesus allein. Durch Gnade sollst du selig sein.